Ein aufsehenerregender Mord an einem Briten in Budapest steht am Beginn des Films. Wir Zuschauer wissen, dass es sich bei dem Opfer, das als Geschäftsmann einreiste, tatsächlich um einen britischen Agenten handelt. Er ist der Letzte in einer ganzen Reihe von Spionen im Dienst ihrer Majestät, deren Tarnung aufflog. Doch wer hat sie verraten? Es muss einen Maulwurf in der Führungsebene des berüchtigten MI6, des britischen Geheimdienstes, geben. Und Smiley muss ihn aufspüren. There's a mole. Right at the top of the circus. Dies ist die Ausgangssituation von Dame, König, Ass, Spion, einem hochspannenden Spionagethriller, der uns zurückführt in die Hochzeit des Kalten Krieges, als es noch einen eisernen Vorhang gab und einen Ostblock. Der britische Bestsellerautor Jean Le Carré, von dem die gleichnamige Romanvorlage aus dem Jahr 1974 stammt, ist seit jeher berühmt für die Realitätsnähe seiner Werke. Kein Wunder, schließlich hat er selbst einst für den Geheimdienst gearbeitet und weiß, wovon er erzählt. Seine Hauptfigur, des Smiley, eines führenden Agenten, ist ein tragischer, melancholischer Charakter, geläutert und desillusioniert durch seine Erfahrungen. Ein stiller Beobachter, ein Sammler von Informationen, der wie ein Jäger abwarten kann, bis sich das Wild zeigt. Schon kaltgestellt wird er hier reaktiviert, um als Außenseiter den Insider der Gegenseite, den Maulwurf, aufzuspüren. Gespielt wird Smiley in einmaliger Art, zugleich liebe- und humorvoll, durch Gary Oldman. Und jeder, der den Film gesehen hat, versteht, warum Oldman für diesen Auftritt erstmals für einen Oscar nominiert wurde. Die lang erwartete Kinoverfilmung des Romans durch den Schweden Thomas Alfredson, der bei uns mit »So finster die Nacht« bekannt wurde, ist zuallererst zwar ein geradliniger Thriller, voller harter, schmissiger Dialoge, nervenzerreißender Spannung und überraschender Wendungen. Noch nicht weniger besticht dieser Film ganz Le Carré gemäß als Porträt der Agentenwelt in ihrer Kombination aus Wissen und Einsamkeit, Angst und Mut, verbotenen Einblicken und bravem, kleinbürgerlichen Lebensstil. Vor allem aber besticht er als nostalgisches Hohelied auf die Melancholie von älteren Männern und auf unsere allernächste Vergangenheit. Denn Objekte und das Setdesign erzählen hier noch mehr als alle Worte. Sie beschwören die ästhetische Aura des späten 20. Jahrhunderts, einer Welt ohne Mobiltelefone und Internet, dafür der Bücherregale und Papierstapel, die sich in braunen Aktenzimmern türmen. Die Kleidung charakterisiert Figuren, Tweed-Anzüge, Trenchcoats, karierte Krawatten. Wenn Terry Gilliams Brazil einst die Farce dieser vergangenen Welt gewesen ist, dann erzählt Dame, König, Ass, Spion ihre Tragödie. Es würde wahrscheinlich genügen, diese unverwechselbaren britischen Gesichter zu zeigen. Neben Oldman prägen sich John Hurt und Colin Firth besonders ein. Es macht ebenso großes Vergnügen, in der Originalversion dieser britischen Sprache zuzuhören, denn auch die Sprache und die Gesichter sind hier reine Objekte. Regisseur Alfredson macht einfach alles richtig. So gelingt ihm ein ganz und gar filmischer, also über Atmosphäre und Bilder erzählter Film. Dame, König, Ass, Spion ist keineswegs verstaubt, sondern britisch trocken. Keineswegs ruhig, sondern nervenzerreißend angespannt. Keineswegs grau, sondern psychopathisch und stylisch. Damit ist dieser nur scheinbar vergangene Stoff auch brandaktuell. It's become so ugly. Er handelt nämlich vom moralischen Verfall des Westens, von der Wahrheit und den Abgründen, die sich hinter den schönen Worten von Freiheit, Menschenrechten und Toleranz auftun, die im Alltag längst zur bloßen Rhetorik, zur Propaganda des Westens verkommen sind. Alfredson erfindet auch ein paar besonders filmische Szenen dazu. So etwa, als er die Weihnachtsfeier des Circus, des britischen Geheimdienstes, zeigt. Da kommt es zu einem der schönsten Kinomomente, der im Roman aber gar nicht vorkommt. Ein Clown mit Lenin-Maske tritt auf und aus den Lautsprechern ertönt irgendwann die Sowjethymne. Fast alle antikommunistischen Agenten stehen auf und singen mit. Nicht ironisch, sondern ehrlich bewegt ehren sie den Feind. Großartiger kann man die Doppelbödigkeit des Geschehens nicht in Bilder fassen.